Abschnitt 28 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, der Prozess. 27 Mordfälle, Teil 6. 18. Hermann Speichert, geboren 21. April 1908, verschwand 8. Februar 1924. Ein kluger, geweckter Junge, fast 16, Elektrotechnikerlehrling bei Mühe und Co., Hildesheimer Straße. Januar 1924 fällt den Eltern auf, dass er immer in sauberem Zustand von der Arbeit kommt. Der Vater geht zu Mühe und Co. und bekommt zu hören, seit 4 Wochen kommt schon ihr Junge nicht mehr. Der junge Bummler wird nun streng vorgenommen. Er erwidert, ich habe keine Lust mehr zur Technik. Ich habe einen Freund, der will mich ins Ausland mitnehmen. Der Vater besteht darauf, er muss folgenden Tags wieder zu Mühe und Co. Da die Eltern in Linden wohnen, so muss der Junge in der Mittagspause 12 bis 2 bei seiner Schwester essen, Frau Albrecht in der Lavisstraße. Das geschieht wie immer, so auch am 8. Februar. Die Schwester, eine brave, anständige Natur, führt mit dem Jungen harmlose Gespräche. Um 2 geht er fort wie gewöhnlich und ist seitdem verschwunden. Am 10. macht der Vater der Polizei Meldung. Man fand keine Spuren. Erst im Juni wurden Kleidungsstücke des Kindes von Mutter und Schwester genäht und mit Monogrammen gezeichnet in Hamanns Wohnung, rote Reihe 2, gefunden. Andere hatte der Stiefsohn der Engel in Hamanns Auftrag verkauft. Den Schulzirkelkasten des Knaben hatte Grans bekommen. Ein älterer Bekannter des Knaben hat diesen einmal in Gesellschaft von Hamann auf der Georgstraße gesehen. Die Mutter bricht angesichts der Kleider ganz zusammen. Hamann schlägt, zum ersten Male, die Augen nieder. 19. Alfred Hohgrefe aus Lehrte. Geboren 6. Oktober 1907, verschwand 6. April 1924. Alfred, der 17-jährige Sohn des Lokomotivführers Gustav Hohgrefe in Lehrte, war in Hannover Mechanikerlehrling in der Schlägerstraße. Er fuhr regelmäßig morgens 6 von Lehrte mit der Bahn nach Hannover zu seiner Lehrstelle und kam abends gegen 7:30 zurück. Montags besuchte er die Gewerbeschule. An diesem Tage kam er immer erst gegen 10, angeblich weil er im Anschluss an den Gewerbeschulunterricht von 7:30 bis 8:30 noch Turnen hatte. Am 1. April 1924 erhielten seine Eltern von dem Leiter der Gewerbeschule die Nachricht, dass der Junge den Unterricht versäume. Der Junge wurde von den sehr unpädagogischen Eltern vorgenommen. Er war tief verlegen. Der Vater schrie ihn an. »Gut, Mutter und ich fahren morgen zur Gewerbeschule nach Hannover. Dann werden wir weitersehen.« Am anderen Mittag um 2 fuhren beide Eltern zum Lehrer des Jungen. Es kam eine ganze Lügenblase zum Platzen. Der Junge hatte 3 Montage die Schule geschwänzt und sich selber Entschuldigungszettel geschrieben. Die Eltern erfuhren auch, dass das Turnen nicht am Abend von 7:30 bis 9:30 Uhr stattfinde, sondern am Tage, während des übrigen Unterrichts. Inzwischen war der Junge, natürlich in Todesangst, dass nun alles herauskommen müsse, wie immer in seine Mechanikerwerkstatt gefahren und ging mittags 2 Uhr von der Lehrstätte fort mit der Begründung, er wolle seine Eltern von der Bahn abholen. Tatsächlich aber fuhr er, während die Eltern von Lehrte nach Hannover fuhren, seinerseits von Hannover nach Lehrte zurück, packte dort in seiner Herzensangst seine Sachen zusammen und entfernte sich mit diesen aus dem Elternhause. Erst nach und nach sickerte in den folgenden Monaten einige Kunde durch über den Verbleib des Jungen. Nachdem er aus dem Elternhause entlaufen war, traf er auf dem Bahnhof in Lehrte einen Bekannten, den Lehrling Wiese. Hogrefe erzählte dem Wiese, er werde zu Hause von den Eltern schlecht behandelt und wolle deshalb fort. Er bot dem Wiese sein Fahrrad zum Kauf an. Wiese, ein heller Junge, nutzte die Gelegenheit und kaufte sich billig das Rad. Natürlich schwieg er dann über die ganze Begegnung. Am Abend des folgenden Tages traf der junge Wiese den Hogrefe wieder, diesmal auf dem Hauptbahnhof in Hannover. Hogrefe hatte jetzt einen lederimitierten Handkoffer bei sich, kam lebhaft auf Wiese zu und erzählte: »Mensch, den Koffer da habe ich mir von deinem Gelde fürs Fahrrad gekauft.« Der andere fragte: »Wo hast du denn geschlafen?« Hogrefe gestand, dass er auf dem Bahnhof geschlafen habe, und fragte Wiese kleinlaut, ob er wohl die nächste Nacht bei ihm in Lehrte auf dem Heuboden schlafen könne. Er hatte offenbar schon wieder Sehnsucht nach Hause, wagte sich aber doch nicht, nachdem sein ganzes Lügengewebe herausgekommen war, zurück zu den strengen Eltern. Dies war am 3. April. Am 4. April, gegen 8 Uhr abends, traf abermals ein Bekannter aus Lehrte, der Schneidergeselle Farin, den Hogrefe in Hannover vor dem Bahnhof. Aufgeregt erzählte der Junge, er sei vor einigen Tagen seinen Eltern entlaufen, er habe sein Fahrrad verkauft und sich dafür einen Koffer angeschafft, der liege in der Handgepäckaufbewahrungsstelle. Die Nacht schlafe er bei einem Herrn, den er kennengelernt habe, der in der Neuen Straße wohne und Kriminalbeamter sei. Farin hat danach den Hogrefe nicht wiedergesehen. Aber noch einmal sah ihn ein dritter Bekannter aus Lehrte, der Lehrling Wilhelm Köhler, welcher täglich zur Arbeitsstelle nach Hannover fährt. Auch diesem erzählte Hogrefe ganz die gleiche Geschichte. »Mein Vater hat mich rausgeschmissen. Ich habe einen Koffer in der Gepäckausgabestelle.« Und jungenhaft stolz zeigte er dem Köhler den Gepäckschein. Am nächsten Abend, also etwa 6. April, sah Köhler den Hogrefe mit Hamann, von dem er wusste, dass er Fritz hieß und Kriminal sei, an einem Tische im Wartesaal 1. und 2. Klasse sitzen und sich unterhalten. Und nach abermals 2 Tagen, etwa 8. April, traf Köhler den Hogrefe abermals im Bahnhofe und ging mit ihm ein Stück bis zur Herschelstraße, wo Hogrefe sich verabschiedete. Hogrefe erzählte, er treffe sich jetzt oft mit Kriminal Fritz. Von da an sah ihn niemand mehr. Den Hamann kannten die aus Lehrte zur Arbeitsstelle fahrenden Jungen alle vom Bahnhof her. Sie hielten ihn für einen Beamten. Auch der Lehrling Walter Schnabel, der mit Hogrefe jeden Morgen zur gemeinsamen Lehrstelle fuhr, hat später bezeugt, dass Hamann, den sie aber nicht mit Namen kannten, oft schon um 6 Uhr in der Bahnhofshalle war und sie dann immer scharf ansah. Ein älterer Werkmeister hat auch Hogrefe mit Granz und Hamann im Gespräch gesehen. Das war aber schon im März. Alle Kleider des Verschwundenen, Marengo-Jacke, Krimmermantel, Barschenthemd, Schal und so weiter, sind später bei Hamann oder bei der Engel oder den Unterverkäufern zum Vorschein gekommen. Hierbei wurde die Engel zum ersten Male auf Widersprüchen ertappt. Sie will den Mantel des Getöteten unter Lumpen gefunden und ihrer Tante, die Pantoffeln macht, weitergegeben haben. Aber sie hat der Tante über die Herkunft des Mantels andere Angaben gemacht. Hamann erklärt: »Ich nehme bestimmt an, dass ich Hogrefe getötet habe. An sein Gesicht erinnern kann ich mich nicht.« Klammer auf. ließe man Hamann vor seinem Tode seine Erinnerungen an die Getöteten niederschreiben, so würde sich herausstellen, dass er lediglich peinliche Erinnerungen verdrängt, Klammer zu. Es liegt hier der Tatbestand vor. Ein verängstigter Knabe, der geprügelt werden soll, drückt sich 8 Tage lang sehnsüchtig und hungrig auf dem Bahnhof herum. Der Vater selber ist Eisenbahner. Alle Jungens aus Lehrte, die zur Stadt fahren, und viele Eisenbahnbeamten kennen den Knaben. Sie sehen ihn fortdauernd auf dem Bahnhof in Gesellschaft des Hamann. Sie kennen aber auch alle den Hamann. Nichts geschieht, um den Entlaufenen aufzugreifen. Und als er verschwunden ist, geschieht nichts, um den Hamann zu befragen. 20. Hermann Bock, geboren 2. Dezember 1901, verschwand Mitte April 1924. Der Fall Bock dürfte von allen Fällen der dunkelste sein. Wenn Hamann wirklich diese Tat beging, so dürfte es wahrscheinlicher sein, dass hier ein lang geplanter Mord verübt wurde, als nur eine Tötung im Geschlechtsrausch. Der Arbeiter Bock aus Uelzen, 22 Jahre alt, war einer von denen, die sich beschäftigungslos in Hannover umhertrieben, bald auf dem Bahnhof, bald in der Altstadt. Er war blond, groß, kräftig und kühn. Hamann kannte ihn seit 1921 vom Bahnhof her. Er machte mit ihm gelegentlich kleine Schiebergeschäfte oder nutzte ihn als Kommissionär beim Verkauf von dunkel erworbenen Kleidern. Als Bock Mitte April verschwand, weinte ihm keiner eine Träne nach. Nur der Dreher Fritz Karmann aus der Neuen Straße, mit dem Bock das Zimmer geteilt hatte, er ist dummlich, ängstlich, dumpf und unsicher und hat kleine ängstliche Augen, fragte einige Wochen nach dem Verschwinden des Bock seinen Nachbar Hamann: »Du Fritz, wo ist eigentlich Bock geblieben?« Hamann antwortete: »Soll ich das wissen? Wird wohl ein Ding gedreht haben. Hat vielleicht von Kollegen eins auf die Platte kriegt.« Darauf der dummliche Karmann: »Fritz, du musst es doch wissen. Er ist zuletzt gesehen, wie er mit einem Koffer nach deiner Wohnung ging.« Hamann wurde nachdenklich. Dann sagte er: »Das ist mir doch alles ein Rätsel. Hermann ist ein hübscher Bengel und nicht auf den Kopf gefallen.« Karmann darauf ängstlich: »Ich meine, Mann, wir sollten zur Polizei gehen und ihn vermisst melden.« »Donnerslach«, erwiderte Hamann, »da hast du recht, Karmann. Weißt du was? Ich bin doch auf der Polizei gut bekannt. Ich besorge die Meldung. Und außerdem, bei die Krankenhäuser und im Gerichtsgefängnis muss angeklingelt werden. Das mache ich alles noch heute.« Am nächsten Tage trafen sich die beiden wieder auf der Insel. Hamann begann sofort: »Alle Mühe ist umsonst. Ich habe überall nachgefragt. Keiner weiß von Hermann.« Später kam heraus, dass Hamann nirgendwo wegen des Bock nachgefragt noch telefoniert hatte. Bock hatte noch mehrere nahe Freunde. Paul Sieger, genannt Alex, roh, blond, brutal, Franz Kirchhoff, Schlosser, 20 Jahre alt, ein defekter Junge mit kleinem Kopf, kleinen Augen, kleiner Nase, dicker Unterlippe und belegter Stimme. Sowie endlich Hans Ulawski, ein langer, dünner Kellner im Simplicissimus, welchen Hamann so charakterisiert: »Das ist der größte Gauner vom Bahnhof, ist Zauberkünstler, zieht rum auf die Jahrmärkte.« Alle diese jungen Leute kannten Hamann seit vielen Jahren. Sie hielten ihn stets für einen Kriminalbeamten. Er hat ihnen oft weisgemacht: »Ich muss heute zur Konferenz aufs Präsidium.« Sie wussten auch, dass Bock mit Hamann zusammensteckte. Er aß mit Hamann in der Wirtschaft bei der Engel, er schlief auch oft bei Hamann. Aber seine Komplizen bezeugen: Mit Männern machte er nichts. Er war nur für die Mädchens. Er war normal. In der Tschechoslowakei hatte Ulavsky eine Braut. Zu dieser sind Bock und Ulavsky zweimal zusammen hingefahren. Die Mutter des Bock, 51 Jahre alt aus Uelzen, simpel, stumpf, glubschäugig, schwerhörig und kränklich, hat sich gar nicht um den Verschwundenen bekümmert. Der Junge kam wohl zu Weihnachten. Als am 8. April Herr Kamann mich eine Karte schrieb, da dachte ich, na, hey, schall schon wederkomm. Höchst merkwürdig ist es nun, wie die Sachen des Bock bei Hamann festgestellt wurden. Als nach Festnahme des Hamann auch Ulavsky in Hamanns Gegenwart unter den ausgestellten Sachen nachsah, fand sich gar nichts. Aber im Fortgehen fällt der Blick des Ulavsky auf das Zeug, das Hamann selber am Leibe trägt. Er stutzt, besieht sich's genau und ruft dann bestimmt: Hamann trägt ja Hermanns Anzug auf dem Leibe. Hamann lachte ihn aus und erklärt: Die Sache ist viel zu ernst, als dass man mich da hereinbringt. Ulavsky blieb bei seiner Behauptung, und da er wusste, bei welchem Schneider sein Freund arbeiten ließ, so geht er zu diesem, und der Schneider kann denn auch unter Eid bestätigen, nicht nur, dass er den Anzug, welchen Hamann trägt, einst für Bock angefertigt hat, sondern auch, dass Hamann selber ihn später mit der Bemerkung, er habe den Anzug für 30 Mark von Bock erworben, für seine Statur hat umändern lassen. Jetzt erinnert sich denn auch Hamann, er habe den Anzug vielleicht von Bock gekauft. Aber inzwischen fand sich auch die Aktentasche des Bock. Der eingeschriebene Name Hermann Bock Hannover ist ausgescheuert, aber noch klar leserlich. Die Tasche wurde von der Kleiderhexe Engel als Markttasche benutzt. Hamann hatte sie ihr geschenkt. Alle anderen Sachen des Bock sind ebenso wie die Leichenteile aus der Welt verschwunden. Dass Lustmord vorliegt, ist nicht wahrscheinlich. Der Verschwundene war ja langjähriger Bekannter, der oft bei Hamann schlief, war nicht homosexuell und nicht mehr in dem Alter, welches Hamann bevorzugte. Wurde hier etwa einer beseitigt, der manches gemerkt hatte und plaudern konnte? Oder lockten Koffer und Kleider? Oder war ein Zank vorausgegangen? Oder spielte alles ineinander? Es erfolgte Freisprechung. Ende von Abschnitt 28. Gelesen von Klaus Missfeld.